wird nicht tanzen, will am Schluss Schluss. Weiß noch nicht, dass er tanzen muss. Wir bilden einen lieben Reigen. Ich werde euch die Richtung zeigen.